Gottlob, der Drache liegt. Ihr unerschaffene Michael und seiner Engel Schar hat ihn besiegt. Dort liegt er in der Finsternis mit Ketten angebunden. Und seine Stätte wird nicht mehr im Himmelreich gefunden. Wir stehen sicher und gewiss, und wenn uns gleich sein Brüllen schrecket, so wird doch unser Leib uns